sich von dir. Alles, was ich habe, habe ich von dir. Alles, was ich liebe, hat mit dir zu tun. Und solange ich lebe, wird mein Herz nicht ruhen. Und so wird es immer bleiben. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens, Lebens bist. Was ich tue, gestern, hier und heute, soll auch nur ein Umweg sein auf meinem Weg zu dir. Alles, was ich tue, hat nur einen Sinn, dass ich am Ende meines Lebens endlich wieder bei dir bin. Und so wird es immer bleiben. Und du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist. Und selbst wenn ich dich nie kriege, wird eins für immer sein: der Schmerz in meinem Herzen. Mein Leben ohne dich gewesen zu sein. Und es wird immer so bleiben. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines Lebens bist. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Du kannst gar nichts dagegen tun. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Weil du die Liebe meines Lebens bist.